Geschichten aus der großdeutschen Metropole. Hörspiel von Ingrid Marschang. Immer von einem Auftrag zum nächsten. Vor 2 Tagen traf ich in der Hauptstadt ein. Mein Aufgabengebiet war absolut geheim. Mein Arbeitgeber auch. Ich hatte mich auf eine Anzeige beworben. Wir suchen engagierten Mitarbeiter für Sicherheit und sozialen Frieden. Wohnung und Getränke umsonst. Meine Karriere war praktisch nicht mehr aufzuhalten. Sicher die Getränke. Gelber Kamelhaarmantel, schwarzer Schal. Dazwischen ein schmales, von Falten durchzogenes Gesicht, das mich an die plissierten Unterröcke aus den 60er Jahren erinnerte. Stellen Sie die Tüte einfach auf den Boden. 2 wässrige Augen starrten mich an. Den Kamelhaarmantel schätzte ich auf 40 Jahre. Den Mann, der drin steckte, auf 80. Wer sind Sie? Johann Georg Marland. Ich und meine Leber wohnen hier. Wir haben Sie schon erwartet. Sie bringen sicher die Getränke. Ich wohne hier. Er schien etwas verwirrt. Ich musste sofort die nötigen Schritte zur Schadensbegrenzung einleiten. Sie sehen erschöpft aus, alter Mann. Ich halte gern mal Ihre schwere Tüte für einen Moment. Der Tod ist groß. Wir sind die Seinen. Lachenden Munds. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen. Mitten in uns. Der Typ kommt sicher von einer Anti-Alkoholiker-Vereinigung. Reflexartig legten sich meine Finger mit eisernem Griff um das letzte Glas Wein in meine Hand. Walter Jankowitz. Professor für Literatur. Angenehm. Aha. Dann suche ich mir mal eine andere Bleibe. Der Alte schlurfte den Gang hinunter, der Nottreppe zu. Die Getränke nahm er mit. Nur sein unsteter Blick blieb an mir haften. Hat er sich in der Tür geirrt? Hat ihn jemand geschickt? Möglicherweise mein neuer Arbeitgeber, um mich zu prüfen. Was hat der Kamelhaarmantel zu bedeuten? Sicher nichts Gutes. Der Tod ist groß. Wir sind die Seinen. Der Tod ist groß. Wir sind die Seinen. Vorsichtig schaute ich mich um. Ein dunkler, leerer Flur gähnte mich an. Seltsame Schriftzeichen an den maroden Wänden. Irgendwo pfiff der Wind durch ein kaputtes Fenster. Nachdenklich horchte ich in mich hinein. Genau zwischen Brustbein und Blinddarm. Weint hier der Tod? Oder lacht hier verzweifelt die Leber? Ich hatte das untrügliche Gefühl, mein neuer Arbeitgeber wurde vertragsbrüchig. Die versprochenen Getränke waren jedenfalls noch nicht geliefert worden. Auch in der Wohnung keine Spur davon. Die schlichte Innenausstattung, Matratze, Tisch, Pferdekalender, gewährte einen optimalen Überblick. Die Aussicht vom Balkon sagte mir, ich saß im 18. Stockwerk. Gegenüber starrten mich die dunklen Fenster der Hochhäuser der Marchwitzer Straße an. Ich sehnte mich nach einer menschlichen Stimme in dieser kalten Einöde. Aus meinem Überlebenskoffer nahm ich Pfarrer Sommerauers Ratgeber für einsame Stunden und schlug ihn auf einer x-beliebigen Seite auf. Es ist nicht notwendig, dass Sie an Gruppensex teilnehmen, um interessant zu sein. Dann eben nicht. Schon wollte sich mir die Frage nach dem Gruppensex erneut aufdringen, da... Ja? Guten Abend, Herr Marland. Es freut mich, dass Sie Ihr neues Domizil schon bezogen haben. Woher wissen Sie, dass ich es bin? Und wer sind Sie? Wir haben Sie beobachtet. Seit Ihrem Eintreffen in Berlin waren Sie nie alleine. Unsere Mitarbeiter sind überall. Es herrscht die höchste Sicherheitsstufe. Auch Sie gehören nun zu uns, zur DSS. Detektive für soziale Sicherheit. Eine Spezialabteilung der Spezialabteilung für soziale Hygiene und nationale Sicherheit. Wir bekämpfen den Sozialmissbrauch. Law and Order. Sozialer Frieden. Das ist unser Anliegen. Selbstverständlich arbeiten Sie undercover. Zur Sicherheit haben wir Sie in einem Gebäude untergebracht, in dem Sie ganz allein und ungestört sind. Oder ist Ihnen im Haus schon jemand begegnet? Nein. An einem der Fenster steht ein 10.000 € Zeiss-Fernrohr, Reichweite 802,6 Meter. Das Sozialamt stellt es Ihnen für Ihre Nachforschungen in den gegenüberliegenden Wohnungen zur Verfügung. Sie können damit selbst kleinste Hautveränderungen der Verdächtigen wahrnehmen. Wir müssen alles im Auge behalten. Natürlich. Das Schlüsselwort, Herr Marland, heißt vortäuschen. Die Verdächtigen täuschen alles nur Mögliche vor. Vor allem Bedürftigkeit. Vortäuschen. Darin bin ich Experte. Schön, schön. Ihr Observationsdienst beginnt heute Nacht um 3. Ihren Bericht erwarte ich regelmäßig am Ende jeder Woche. Ja. Deponieren Sie ihn im Briefkasten mit dem Namensschild Adler. Dort finden Sie weitere Instruktionen. Gut. Adler ist mein Deckname und ich bin Ihre Kontaktperson. Sie sind Erdhörnchen. Ach ja, da wäre noch etwas. Die Getränke sind im 12. Stockwerk, Wohnung 5 bei Schabowski. Viel Erfolg, Erdhörnchen. Übermenschliche Kräfte hatten mich hinunter bis ins 12. Stockwerk getrieben. Niemand da. Ich holte die Kalaschnikow aus meinem Überlebenskoffer, den ich stets bei mir trug. Hier wohnt schon lange keiner mehr. Vorsichtig blickte ich mich um. Gruppensex-Wahrscheinlichkeit gleich null. Mein ungetrübtes Auge erkannte die dicke Staubschicht, die alle Möbel überlagerte. Sie war vermutlich 21 Jahre und 7 Monate alt. Hier musste etwas vorgefallen sein. Wir sind wohl getürmt über die Mauer. Oder entführt worden. Ohne Grund lässt man keine Getränke zurück. Angebrochener Wein. Die Reste eingetrocknet. Die obligatorischen Kaffeetassen standen ungespült auf der Anrichte. Daneben ein vergilbtes Exemplar, wie der Stahl gehärtet wurde, von Nikolai Ostrowski. Alte Familienfotos starrten mich von den Wänden an. Im Wohnzimmer, das sich durch eine geschmackvolle Tapete im Karottenmuster auszeichnete, fand ich die Flüssigkeit, die meine Observationsbemühungen unterstützen sollte. 10 Flaschen Rotkäppchen, Sekt und 3 Kästen Bier. Berliner Uralt. Honeckers väterliches Auge in Öl gemalt bewachte den Zugriff auf die Getränke. Ich nahm alles mit, was ich tragen konnte. Es zischt der Sekt, es ploppt der Wein. Die Leber ist nicht gern allein. Ich hab den roten, trotze gern. Hals, ich trank das erste Glas, um die Karottentapete zu vergessen. Mit dem zweiten und dritten wollte ich das erste vergessen. Nach der zweiten Flasche drängte sich mir ein direkter Zusammenhang zwischen den Mauertoten und dem Sekt auf, der mir sehr wahrscheinlich vorkam. Drum hab den Gumpoldskirchner ich so vom Herzen gern. Und wenn ich stirb, möchte ich Reblaus wieder werden. Ich fühlte mich nun stark genug, durch das 10.000-Euro Zeiss-Fernrohr zu blicken. Gegenüber war eine einzige Wohnung erleuchtet. Eine alte Frau in 100%igem Polyester-Outfit strickte an einem Topflappen. Auf ihrem Schoß schlief eine Katze. Vor ihr auf dem Tisch lagen schätzungsweise 126 Topflappen in russisch-gelb, sibirisch-blau und tödlich-rosa. 4.30 Uhr. Alte Frau täuscht Topflappen vor. Abschluss, erster Tag der Observation. Dann legte ich mich aufs Ohr, um das Zeiss-Fernrohr zu schonen. 7.30 Uhr. Die Stadt erwachte. Der Sekt drängte ins Freie und auch ich hatte Dringendes zu erledigen. Ich machte mich auf den Weg zum Briefkasten, um weitere Instruktionen zu holen. Vorsichtshalber nahm ich das 10.000-Euro Zeiss-Fernrohr mit. Ich werde es beim nächsten Trödler verhökern. Das Hochhaus umgab mich wie eine schweigende Betonwüste, in der jemand seinen Müll abgelagert hatte. Autoreifen und ein altes Sofa machten sich im Gang breit. Auch nicht mehr der Jüngste. An den Wänden des Aufzugs hatten die Ureinwohner ihre Markierungen hinterlassen. Ihr Türkenschweine, ich hau euch auf die Beine. Darüber in blutroten Buchstaben das Wort Tod. Mehrere Zeichnungen, die für genaue Kenntnisse der germanischen Runenschrift zeugten, ergänzten das Gesamtkunstwerk. Im Erdgeschoss schaute ich mich erst einmal vorsichtig um. Gruppensex-Wahrscheinlichkeit wieder mal gleich null. In der Luft lag der Geruch von Tabak und Bonawachs. Der Gang erschien mir lang, zu lang für mich. Sollte ich ihn wirklich bis zum Ende gehen? Das zerrissene, fleckige Linoleum knisterte leise unter meinen Sohlen. Was sagte der Restsekt in mir? Schweigt. Also hielt ich mich an Juri Gagarin und setzte langsam einen Fuß vor den anderen bis zum Briefkasten. Erdhörnchen, überprüfen Sie die Familie Ebnitz, Marchwitzer Straße 3, 12. Stockwerk. Wertgegenstände sind zu beschlagnahmen und an Adler. weiterzuleiten. Meine erste Aktion im Außendienst. Neben dem exakten Grundriss der Wohnung, die ganze 18 Quadratmeter umfasste, lag dem Briefumschlag noch ein Ratgeber bei. Wie kann ich noch ärmer werden? Die neue Bedürftigkeitskultur. Ich trat nach außen. Der Anblick, der sich mir hier unter freiem Himmel bot, war gewaltig. Tonnen von Badekacheln hatte man versehentlich an den Außenmauern 20-stöckiger Häuser befestigt. Grüne und braune Kacheln. Marzahnkultur. So steht's im Stadtführer. Manche der Häuser waren kaum noch bewohnt, was als Sterbefallkultur vermerkt war. Das Zeiss-Fernrohr über der linken Schulter überquerte ich einen großen freien Platz, in dessen Zentrum eine Imbissbude lockte. Hier konnte man Würstchen, Rasenmäher und Badehauben kaufen. Davor parkte ein Reisebus mit Rentnern. Freudig erregte Gesichter und munteres Geplauder erfüllten den Platz. Hier, junger Mann. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Sehe ich hier alles in Realita. Na, nehmen Sie ruhig. Ein alter Herr war mit einer schweren Tasche zur Gruppe vorbeigehechtet und hatte mir im Vorbeigehen einen Prospekt in die Hand gedrückt. Rentnerkultur. Der Himmel, die Sonne, die Frische. Raus ins Grüne. Machen Sie eine stilvolle Landpartie in die Sächsische Schweiz. Genießen Sie das Naturerlebnis mit Richters Weizen. Gewinnen Sie auch unsere tollen Preise. Picknickdecke mit Schottenkaro, Picknickkorb und pfiffige Doppelurne für zwei Personen. Da fahren Sie dahin. Beim Anblick der glücklichen Gesichter wünschte ich mir, noch einmal so alt sein zu können. Melancholisch lief ich quer über den Rasen durch die Müllrabattenkultur. Haus Nummer 3, das müsste es sein. Vor dem Eingang warteten einige verdächtige Vietnamesen, die man im Allgemeinen daran erkannte, dass sie meist zu dritt auftauchten. Stand allerdings einer alleine herum, wurde die Sache erst richtig gefährlich, weil das Fehlen der anderen immer einen Grund hat. Ich kaufte 3 Stangen. Vielleicht konnte ich sie für eine Flasche Beaujolais eintauschen. Euphorisch betrat ich das Haus. Durch eine offenstehende Tür bot sich mir die typische Alltagsszenerie deutscher Wohnungen. 3 vietnamesische Frauen und eine LKW-Ladung Zigaretten warteten auf ihre Abnehmer. Ein Staubsaugervertreter für Gebetsteppiche erklärte der afghanischen Drogenmafia gerade die Funktion Entleerung des heiligen Staubbeutels, während die Polen einen Porno in der Küche drehten. Professionell betrat ich den Aufzug, indem ich zuerst die Tür öffnete. Ich bin allein. So viel steht fest. Ausgenommen ein alter Staubsauger, der in der linken Ecke steht. Dieser Staubsauger erinnerte mich an etwas. Wahrscheinlich an einen anderen alten Staubsauger, der in einem anderen Aufzug stand. Ich schloss die Augen und versuchte, mich auf meine Aufgabe innerlich vorzubereiten. Familie Ebnitz, 12. Stockwerk. Die Knöpfe des Aufzuges waren vollkommen verschmort. Blitzschnell zählte ich sie ab und drückte die 12. Für meine Nachforschungen hatte ich mir die Rolle des Hausmeistergehilfen ausgesucht. Daran kannte ich mich aus. Vor mir lag wieder mal ein langer Gang. Viele Türen, keine Namensschilder. Hat sicher System. Ich wusste nicht genau, ob ich mich im richtigen Stockwerk befand, aber es schien bewohnt zu sein. Hier und da glänzten kleine Urinpfützen im Neonlicht. Und am Ende des sehr langen Korridors entdeckte ich ein einsames Namensschild. Ebnitz. Darunter klebte ein Zettel. Betreten verboten, Eltern haften für ihre Kinder. Ein Typ im speckigen Morgenmantel. Schönen guten Tag. Ich soll das Fenster reparieren. Mein Gegenüber schien leicht instabil, lehnte grinsend am Türrahmen und schwieg mich an. Karl, wer ist denn das? Er schien eingeschlafen zu sein. Ist das schon wieder der Typ, der aus unserem Fenster springen will? Sag ihm, diesmal ist es nicht umsonst. Als die Dame des Hauses in die offene Tür trat, wich ich automatisch einen Schritt zurück. Denn sie gehörte zu diesen Erscheinungen, die sehr raumgreifend waren. Was gibt's? Schönen guten Tag. Red kein Scheiß, was willst du? Ich bin der Hausmeistergehilfe und soll Ihre Heizung reparieren. Aha, das ist mal wieder ganz was Neues. Der Hausmeister traut sich wohl selber nicht mehr her, wa? Dann komm herin, Junge, und nimm mir einen Mann mit. Du kannst ihn da auf das Sofa rangieren. Ich legte den Alten auf dem Sofa ab. Währenddessen untersuchten meine Augen minutiös den Fußboden. Nichts Verdächtiges, außer 3 Stunden alten Keksresten und einem halben Laib Schwarzbrot. Stammt noch aus der Kriegszeit. Unter dem Sofa 3 leere Flaschen Rotkäppchensekt. Jubiläumsausgabe 89. Durch mein Großhirn schoss wieder die unvermeidliche Sektmauer-Tod-Theorie. Der Teppich hatte allerdings nichts damit zu tun. Er lag ruhig da und rührte sich nicht. Fachmännisch machte ich mich an meinem Werkzeugkasten zu schaffen, als ich plötzlich ein dunkler Schatten über mein Gesicht legte. Erst die Kohle! Wie bitte? Das hat den Vorgänger auch gesagt. Her mit dem Geld! Aber wofür die Kohle? Für den Schaden, den du an der Heizung anrichten willst, du kleiner Scheißer! Glaubst du, ich hab das nicht gemerkt, dass du hier was sabotieren willst, Junge? Hier hat noch nie einer was repariert. Die Verwaltung schickt dir zum Reparieren. Von wem reparieren? Da lache ich ja nur. Ha! Das ist alles nur vorgetäuscht. Vorgetäuscht? Das war mein Stichwort. Haben Sie hier irgendwo Wertgegenstände? Ecke? Ach, nüssi. Aber du bestimmt. Ihre Hand legte sich sofort um meine Gurgel. Ich hab nur dieses 10.000 Euro Zeiss-Fernrohr dabei. Gut. Ich nehme das mal als kleine Entschädigung. Und wenn du mehr über dir und deine Zukunft wissen willst, dann musst du noch mal was drüber wachsen lassen. Noch 3 Stammzigaretten. Wenn Sie dafür eine Flasche Beaujolais hätten. Du lässt ihn nicht lumpen, wa? Also gut. Wenn du in 3 Minuten nicht hier raus bist, wird dir jemand die Fresse polieren. Noch ein 5er und ich sag dir wer. Hans, Albert, Fred, Erwin, Robert, Karl? Wir kommen, Mutti. In der Toilette wohnte offensichtlich ein Männerchor. Ich zog es vor zu gehen. Die Wohnung ist eindeutig überbelegt. Bublike, Bublike, svežie Bublike. Der Tag war noch jung, jedenfalls jünger als ich, und zwischen den Badekacheln schien eine prächtige Herbstsonne. Das Durchqueren der Plattenbausiedlung ermüdete mich allerdings ziemlich schnell. Auch die Allee der Kosmonauten schien relativ weitläufig zu sein und spendete keinen Trost. Ich peilte ein ruhigeres Gebiet an und bog um die nächste Ecke, die grundsätzlich ein Trödelmarkt war. Ein Blick ins Innere genügte, um mich von der Vielfalt des Angebotes zu überzeugen. Alte Labello-Stifte und Gurkenreiben, gebrauchte Autositze, Personalausweise und tonnenweise Bücher. Zeit meines Studiums, wo bist du geblieben? Immer einen Joyce oder Joint im Hirn, auf fetten Sommerwiesen, auf alten Schiffsplanken, wo wir um die Wette gewichst haben. Oder war das Günter Grass? Ich konnte mich nicht mehr erinnern. Eine Kneipe mit dem Namen Latschenpaule versprach mir dabei zu helfen. Nicht besonders viel los hier. Einige Besucher hielten sich an der Theke fest, während andere sich an den Badekacheln stabilisierten, mit denen der Raum sicherheitshalber ausgestattet war. Über der Bar blinkte ein vorweihnachtliches Gesteck mit bunten Lämpchen. Ich steuerte auf die Eckbank zu. Gehen Sie runter, ich ersticke! Ich hatte mich aus Versehen auf einen Gast gesetzt, der auf der Eckbank lag und sich farblich perfekt in die Sitzgelegenheit integriert hatte. Der Alte von der Anti-Alkoholiker-Vereinigung mit dem Kamelhaarmantel, der nichts Gutes zu bedeuten hat. Gehen Sie weg! Ich will nicht mitkommen! Aber ich möchte Ihnen doch nur behilflich sein. Ich will nicht ins blühende Barock. Hilfe! So helft mir doch! Hey, du Pfeife, lass den Professor zufrieden. Der schläft hier seinen Rausch aus. Wenn du Ärger machst, dann gibst du was auf der Mütze. Und wenn du was trinken willst, dann bleibst du friedlich. Der Barkeeper war direkt auf mich zugekommen. Sein Name baumelte in Metallbuchstaben an seinem Halsband. Erik. Er heißt Erik. Und es macht keinen Sinn, ihm zu widersprechen. Ich bestellte einen Beaujolais, um Erik zu beruhigen. Dabei achtete ich genau darauf, dass zwischen mir und ihm die Theke stand. Hat der Professor auch einen Namen? Ja, das bestimmt. Der Barkeeper war nicht sehr gesprächig. Ich trank also meinen Wein und überlegte, ob das blühende Barock, welches die Panikattacke des Alten hervorgerufen hatte, möglicherweise ein Geheimcode für etwas Schreckliches war. Um diese Theorie zu überprüfen, brüllte ich in Richtung des angeblichen Professors. Blühendes Barock! Heira! Geht weg! Ich will nicht! Er stürzte wie wahnsinnig davon und ich hinterher. Was hat er zu verbergen? Auf jeden Fall eine Tüte Getränke. Das ist ein Fall für mich. Ich blieb hart an ihm dran, als er in die S-Bahn hüpfte. S7 Richtung Potsdam. Am Alex stieg er dann plötzlich aus und hetzte zur U-Bahn. Der Zug nach Pankow fuhr eben ein. Wie ein Wiesel drängelte er sich in den überfüllten Waggon. Ich hinterher. Der Alte schien völlig verwirrt, aber kaum ermüdet, was man von mir nicht behaupten konnte. Setz dich ruhig auf mich drauf. Verzweifelt schaute ich mich nach einem Sitzplatz um. Ein Querschnittsgelähmter hatte Mitleid und bot mir seinen Rollstuhl an. Ich kann eine Last bis zu 90 Kilo transportieren. Kein Problem. Vielen Dank. Ich habe meine Gehhilfe in der Kneipe vergessen. Ich bin Johann Georg Marland. Ich bin Ede mit der langen Wurst. Ich verkaufe Bockwurst am Alex, hab einen Bauchladen mit Grill und Markise. Heute schmeißt mein Kumpel den Laden und ich hab meinen freien Tag. Liebevoll legte Ede seine Wolldecke über uns beide. Am liebsten hätte ich meinen Kopf an seine starke Brust gelehnt und wäre sofort eingeschlafen. Aber ich hatte noch einen wichtigen Auftrag zu erledigen. Ich war Erdhörnchen. Und irgendwo da draußen wartete Adler auf meine Nachricht. Der Zug hielt, die Menschen drängten vorbei, auch der Professor stieg aus. Ich musste hinterher. Mach's gut, Ede. Ich steig auch aus. Du kannst so lange sitzen bleiben. Soll ich dich vielleicht ein Stück mitnehmen? Ja, warum nicht? Siehst du den Typ im gelben Mantel da? Das ist ein alter Freund von mir. Wir dürfen ihn nicht aus den Augen verlieren. Hab verstanden. Kein Problem. Mein Elektromotor hat 80 Sachen drauf. Hab ihn im Sommer getunt. Ja. Platz da, Leute! Lasst den Wurst-Express durch! Mit seinen 42 PS und einer Spezialhupe bahnte er sich den Weg zum Aufzug. Oben angekommen sahen wir Kamelhaar schon in einer beträchtlichen Entfernung auf der Danziger Straße laufen. Platz da, Leute! Vorsicht! Heiße Würstchen! Die Fransen der Wolldecke wehten im Wind. Gewagte Überholmanöver trieben mir den Angstschweiß auf die Stirn. Bis zum Thälmannpark zählte ich 38 Verkehrsdelikte und 4 Verletzte. Inzwischen dämmerte es schon und ein eiskalter Wind trieb die letzten Blätter von den Bäumen. Thälmanns Kopf und Faust ragten wie ein gewaltiger brauner Metallberg gegen den Horizont und die Kulisse der umliegenden Hochhäuser. Am Fuß des Denkmals öffnete sich ein großer leerer Platz. Der Professor war spurlos verschwunden, als hätte ihn der eiserne Klotz verschluckt. Komm, Johnny, lass uns in die nächste Kneipe fahren. Dein Freund sitzt da sicher auch schon. Ich kenne ganz in der Nähe ein sehr gutes Lokal. Eine einleuchtende Theorie. Ede fuhr uns durch kalten Wind und Dunkelheit direkt zu einem Waschkiosk, den eine alte Freundin von ihm betrieb, Hertha Wirbitzka. Während Edes Decke gewaschen wurde, versorgte Mutter Wirbitzka uns mit Selbstgebranntem. Weißt du, Johnny, die Leute haben ja keine Vorhänge mehr. Da kann ich mir den Waschsalon dicht machen. Also habe ich mir gesagt, Hertha, mach doch auch einen Kiosk. Das war eine gute Idee, Ede, wa? Und nächstes Jahr mache ich auch noch eine Maniküre darin. Oder ein Friseurgeschäft. Haarwaschkiosk. Prost, Leute! Die Mutter lallte fröhlich. Wir waren alle drei ausgelassen und zuversichtlich. Stunden später fuhr Ede mich gemütlich nach Hause. Prösterchen. Es war tiefe Nacht. In mir und außerhalb meiner selbst, als ich vor meinem Briefkasten stand. Ich hatte meinen Decknamen vergessen. A-Hörnchen, B-Hörnchen, E-Hörnchen. Erdhörnchen. Das war's doch. Ein Schwall Prospekte fiel mir entgegen. Kaffeefahrten nach Thüringen, Krakau, Moskau, Peking. Geistesgegenwärtig öffnete ich auch die anderen Briefkästen. Sie waren alle vollgestopft mit Postwurfsendungen. Nach Cottbus, Los Angeles, Triberg und... ins blühende Barock. Das ist also das Rätsels Lösung. Fahrt nach Ludwigsburg ins blühende Barock. Inklusive ein Kilo Kaffee und das dazugehörige dreiteilige Service sowie eine Kiste Beaujolais für 39 Euro. Hört sich überzeugend an. Der Alte scheint in jedem Fall verrückt zu sein. Wie kann man so ein Angebot nur ausschlagen? Sicherheitshalber steckte ich den Prospekt mal ein und begab mich auf den langen Weg zum Aufzug. 3 Uhr 35. Eine unheimliche Stille herrscht im ganzen Haus. Aus meinem Überlebenskoffer, den ich grundsätzlich bei mir trug, nahm ich meine Kalaschnikow, entsicherte sie und stürmte die Wohnung. Dabei ahmte ich perfekt 3 Stimmen nach. Hitler, Hitlers Mutter und Hitlers Hund. Wo ist er? Stell dich zum Kampf, der Schweinehund! Ja, wer denn, Bub? Immer dieser ewige Kampf, Dolfer! Hitler! Heil Hitler! Erdhörnchen hier. Hier, Adler! Adler ruft Erdhörnchen! Melden Sie sich gefälligst mit Ihrem Decknamen, Erdhörnchen! Jawohl, Adler! Hier, Erdhörnchen! Waren Sie erfolgreich beim Einsatz im Auschwitzer Straße? Nun, wenn Sie mich so direkt fragen, ich habe keine Wertgegenstände gefunden, aber verloren, das Zeiss-Fernrohr, leider. Gestohlen von der vietnamesischen Mafia. Das wird Ihnen von den Getränken abgezogen. Neue Anweisungen haben Sie ja bereits erhalten. Wiederholen Sie Ihre Anweisungen! Observation der Rentnerin Maria Bausch, Marchwitzer Straße 3. Ich möchte wissen, welche Nebeneinkünfte die Bausch hat. Protokollieren Sie jeden Ihrer Schritte. Ich erwarte Ihren Bericht Ende der Woche. Detailliert! Ich habe da noch eine Frage. Was hat die Verwaltung mit den kaputten Heizungen zu tun? Nichts. Gar nichts. Eine Theorie von Frau Ebnitz, die Sie nicht weiter zu beachten haben. Um es noch deutlicher zu sagen, befolgen Sie nur meine Anweisungen. Alles andere hat Sie nicht zu interessieren, Erdhörnchen. Wenn Sie das nicht können, stellen Sie ein Sicherheitsrisiko dar und werden aus dem Programm genommen. Das hat nichts Gutes zu bedeuten. An der Sache ist etwas faul. Ich muss die Augen offen halten. Die angekündigte Einstellung der Getränkelieferung würde die Recherche nicht gerade einfacher machen. Gruppensex-Wahrscheinlichkeit immer noch gleich null. Ich fing an, die Tapete zu beobachten, die sich verzweifelt an die nackte Betonwand klammerte. Wenn sie abfiel, bevor ich einschlief, hatte ich gewonnen. Does your memory... Ich duckte mich. Schützend hielt ich den Pferdekalender vor mein Gesicht. Vorsichtig öffnete ich ein Auge. Die Tapete war noch da, aber die Mauer dahinter nicht mehr. Als sich der Staub gesenkt hatte, blickte ich direkt in das Wohnzimmer der angrenzenden Wohnung. Unter den Trümmern der Mauer lag eine Decke. Eine gelbe Wolldecke. Ein Mensch? Der verwirrte Professor? Tot? In der linken Hand hielt er einige Seiten Papier. Es war ein handgeschriebenes Manuskript. Die Rentnerzirkulation. Ein Entwurf für einen Roman womöglich. Klingt nicht gerade bestsellerverdächtig. Ich steckte ihn ein. Neben ihm lag auch die Tüte mit den Getränken. Ich erkannte sie sofort wieder. Zwei Flaschen Beaujolais hatten überlebt. Prost, Professor. Rührt sich da was? Blühendes Barock! Nichts. Totenstille. Seltsamer Zufall, dass die Mauer einstürzte. War ich schuld an seinem Tod? Besaß ich telekinetische Kräfte? Oder hatte da jemand nachgeholfen? Möglicherweise war der Professor ja vorher schon tot, bevor die Mauer einstürzte. Was macht er überhaupt in der Wohnung nebenan? Erdhörnchen? Hier Adler. Adler ruft Erdhörnchen. Wir lassen die Leiche abholen. Ziehen Sie in das Apartment über Ihnen. Woher wissen Sie, was passiert ist? Der Professor war ein Problemfall. Wir haben ihn schon eine Weile beobachtet. Ein obdachloser Querulant. Tragische Geschichte. Wir kümmern uns drum. Ein Problemfall für wen? Was hatte Adler mit dieser Geschichte zu tun? War er das, wofür er sich ausgab? Der Tod ist groß. Wir sind die Seinen. Lachenden Munds. Wenn wir uns mitten im Leben meinen... Wagt er zu weinen, mitten in uns. Das waren die Worte des Alten. Hatte er sich damals in der Tür geirrt oder wollte er mir eine Botschaft zukommen lassen? Ich musste mich vorsehen. Die Geschichte mit der Verwaltung, der tote Professor und die Einstellung der Getränkelieferung deuteten darauf hin, dass ich es wahrscheinlich mit einer Verbrecherorganisation zu tun hatte, die vor nichts zurückschreckte. Ich zog ein Stockwerk höher und hatte verdammt viel nachzudenken. Warum ist der moderne Mensch immer im Aufbruch? Warum hat er keine Gegenwart mehr? Warum gibt's hier keinen Aldi? Melancholisch betrachtete ich die dunklen Schatten der leeren Weinflaschen an der Wand. Ich wollte Hand an mich legen und öffnete meine Hose. Aber auch in dieser Wohnung betrachtete mich Honeckers väterliches Auge in Öl gemalt und machte mich nervös. Was sagte Sommerauer dazu? Ich schlug nach unter Diktatur. Es ist kein Verlust, wenn Mann und Frau nicht mehr zueinander müssen, weil ihnen unter der Diktatur der Drüsen nichts anderes übrig bleibt, sondern zueinander wollen, weil sie ihrer Liebe ein Fest bereiten. Der Mann hat recht. Meinen Drüsen ging es eh nicht so gut. Also sprach ich meinen offiziellen Bericht ins Diktiergerät und legte mich dann aufs Ohr. Am nächsten Morgen sondierte ich die Lage meines Großhirns. Ich hatte einen neuen Auftrag. Zu observieren war Maria Bausch, 70 Jahre, Rentnerin. Sie verkauft Topflappen am Alex. Erinnerungsvermögen lückenlos. Ich kam gerade noch rechtzeitig, denn sie verließ eben mit großen Tüten ihre Wohnung. Die Geschichte kam mir irgendwie bekannt vor. Die Alte hetzte mich mit der U-Bahn durch die ganze Stadt, bis sie endlich am Potsdamer Platz wieder in überirdische Gefilde stieg. Sanfte weihnachtliche Musik und gemäßigtes Geschäftstreiben erfüllten die Arkaden zwischen Sony-Hochhaus und Filmmuseum. Die Alte will mich fertig machen. Rüstig lief sie die Straße entlang in Richtung Daimler-Hochhaus. Dabei trug sie mit Leichtigkeit in jeder Hand Plastikbeutel, die nach meinen Berechnungen insgesamt 260 Topflappen fassen mussten, wenn sie nicht gar etwas anderes darin transportierte. Jemand, der nächtelang durchhäkeln konnte und mit schweren Lasten eine Gehgeschwindigkeit von 40 km/h erreichte, musste ein Kampftraining bei der Spezialeinheit des Antiterrorkommandos durchlaufen haben. Und dann diese sagenhaft bequeme Dehnhose aus 100%igem Polyester. Die Dehnhose machte automatisch jede Bewegung mit und konnte bis zu 50 Kilogramm Sprengstoff fassen. Waschmaschinenfest und absolut bügelfrei eignete sie sich ideal zum blitzschnellen Terroreinsatz. Terror oder Antiterror? Das ist hier die Frage. Ich hätte sie gerne ausgiebig erörtert, aber die Alte hatte mich entdeckt und kam auf mich zu. Erschöpft lehnte ich mich gegen die Glaswand einer Bar und glitt langsam zu Boden, während Maria Bausch immer näher kam. Ihr Oberkörper war mit einem riesigen ocker- und blau gestreiften Topflappen bekleidet, der mich sofort erblinden ließ. Das Letzte, was ich wahrnahm, waren die Weinpreise der Bar. 38 Euro für ein Viertel Beaujolais. Stimmt was nicht, junger Mann. Hier, trinken Sie mal, das wird Ihnen gut tun. Hä? Mutter? Ist ja schon gut, trink mal, dass du auf die Beine kommst. Danke. Das tut gut. Mir war etwas schwindelig vom Laufen. Keine Kondition. Was sind das für Geschichten in deinem Alter? Ich sag mal du zu dir, ja? Ich bin Maria. Kannst mal auch duzen. Ich hab seit gestern Nacht nichts mehr zu mir genommen. Na, dann komm mal mit. Ich hab noch was zu erledigen und danach spendiere ich dir eine Bockwurst am Alex. Ich weiß, wie das ist, wenn du Hunger hast. Der Hunger frisst uns auf wie der Tod. Der Tod ist groß. Wir sind die Seinen lachenden Munds. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt da zu weinen. Mitten in uns. Das Gedicht des toten Professors. Es ist also doch eine Botschaft. Oder ein Code. Maria hat auch etwas mit der Sache zu tun, mit welcher auch immer. Das ist von Rilke. Rilke? Der Professor? Wann hast du Rilke zum letzten Mal gesehen? Ich würde sagen, so vor ungefähr 100 Jahren, wenn ich da schon gelebt hätte. Das Gedicht ist von Rilke. Ach, Rainer Maria. Freund von mir, ist Professor für Literatur. Er hat das immer vorgetragen. War sein Lieblingsgedicht. Über diesen Freund musst du mir mehr erzählen. Ja, aber auf dem Weg. Ich hab noch eine Menge zu tun. Na, nun komm mal. Das Wort Weg war mir besonders unsympathisch, weil Weg sich oft in Fußweg verwandelte. Und auch diesmal hatte mich meine scharfsinnige Kombinationsgabe nicht getäuscht. Wir gehen erstmal rüber zum Palast, das ist ein Schuhgeschäft, und anschließend laufen wir zum Alex. Ach, warum denn laufen? Es gibt doch die U-Bahn. Weil ich noch neue Schuhe einlaufen muss. Erst jetzt fiel mein Blick auf ihre Füße, die in einem extravaganten Paar Männerschuhe steckten mit futuristischem Design. Kosten 1.500 Euro, die Juten. Ich habe jetzt 2 Wochen eingelaufen für einen Abgeordneten. Da verdiene ich mir was dazu. Ich bin staatlich geprüfter Schuheinlaufer. Das ist eine Umschulung für Rentner vom Arbeitsamt. Die Leute wollen ihre Schuhe nicht mehr selber einlaufen, also was soll's. Ich muss sowieso viel laufen, da kann ich mir nebenbei verdienen. Sie zog einen Stiefel aus und zeigte ihn mir. Auf der Sohle war das Bild von Guido Westerwelle abgebildet. Mir schauderte. Ist so ein Spleen von den Politikern. Die Ägypter und die Römer haben sich auch immer das Bild von dem Feind auf der Sohle gemalt, damit sie mit Füßen treten konnten. Wir betraten das Schuhgeschäft. Die Regale waren spärlich dekoriert mit Folterwerkzeugen Größe 34 bis 56. Der Verkäufer trug offenbar eines davon, dessen gewagte Form ihn jedoch nicht beim Sprechen behinderte. Ah, da sind ja die Gogo-Stiefel. Kommen Sie mit nach hinten und nehmen Sie Ihren Kollegen gleich mit. Und bitte, Frau Bausch, nächstes Mal benutzen Sie den Hintereingang. Junger Mann, welchem Tätigkeitsgebiet haben Sie sich verschrieben? Gutem Wein. Ich kann aber auch ein Gedicht aufsagen. Das ist nicht nötig. Schuhgröße 42, na bitte. Unterschreiben Sie. Hier für das Kilometergeld und hier für die Haftung. Sie sind erstmal auf Probe eingestellt und haften mit Ihren persönlichen Füßen für den Zustand der Schuhe. Charlie, das ist unser Fußpfleger, wird Ihnen beim Desinfizieren der Füße und Anziehen der Schuhe behilflich sein. Er ist auch für Sie zuständig, falls den Schuhen etwas passieren sollte. Sie sind erstmal probeweise für 2 Tage eingestellt. Charlie! Ein neuer Einläufer. Charlie agierte auf Kniehöhe, mit Händen so sanft wie Watte. Die Schuhe, die er mir verpasste, hatten einen Wert von über 4000 Euro. Es waren Perms aus kostbarem, edelsteinbesetztem Brokat mit höhenverstellbarem Teleskopabsatz. Ich fing an, mir auszurechnen, was ich bei meinem Freund, dem Trödler, dafür bekommen würde. Schöne Füße hast du. Ich hoffe, du kannst sie behalten. Ich behalte so lange meinen Schlüssel. Charlie hatte die neuen Schuhe mit einem Spezialband an meinen Knöcheln befestigt. Ohne Charlies Schlüssel war ich auf ewig mit ihnen verbunden. Fieberhaft überlegte ich, wie ich die Schuhe loswerden konnte, die mich mit jedem Schritt daran erinnerten, dass ich sterblich war. Bis zum Alex waren es 3 Kilometer. Tapfer hielt ich durch und erfuhr von Maria, dass Walter Jankowitz Literatur an der Karl-Marx-Universität unterrichtete und genau in diesem Apartment wohnte, welches mir Adler am Anfang zur Verfügung gestellt hatte. Nach der Wende begab Jankowitz sich dann auf Reisen. Er nahm jedes preisgünstige Angebot wahr, vor allem Busreisen für ältere Menschen. Maria hatte ihn seit 10 Jahren nicht mehr gesehen und seit einem Jahr nichts mehr von ihm gehört. Bis dahin schickte er ihr von jedem Ort der Reise Postkarten. Ich hatte ja keine Ahnung, dass der wieder hier ist. Ja, eigentlich ist er auch schon wieder fort. Das heißt, es geht ihm nicht so gut. Um es genau zu sagen, er ist tot. Nee. Ja. Nee, das gibt's ja nicht. Wie ist denn das passiert? Ja, wahrscheinlich ein Unglücksfall. Ich glaube, dass er etwas verwirrt war. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Der Walter, der konnte sehr klar denken. Das war ein Logiker. Nee, ich kann das ja nicht glauben. Tod. So ein lebensfroher Mensch war das. Den Rest des Weges schwieg sie vor sich hin. Ich wurde aus alledem nicht schlau. Dass der Alte in sein eigenes Apartment wollte, erschien mir nun verständlich. Als er mich darin vorfand, war er verwirrt. Aber wieso hat Adler mir dieses Apartment angeboten? Was hat ein ehemaliger Literaturprofessor mit der DSS zu tun? Und dann sein Tod? Ich glaube nicht mehr an Zufälle. An der Sache ist was faul. Und ich hänge mit drin. Ich musste in Marias Nähe bleiben und noch mehr herausfinden. Aber vor allem musste ich die Schuhe loswerden. Deutschland! Deutschland! Bockwürste! Die längsten in ganz Berlin! Nur 2 Euro! Auf dem Alex war eine Demo. 20 Nazis und 3 Punker versuchten, sich über die Köpfe einer Polizeihundertschaft hinweg ins Auge zu blicken. Gleich vor den Treppen zum Mövenpick-Café konnte ich Edes Bauchladengrill sehen. Maria und ich steuerten direkt auf ihn zu. Die längsten in ganz Berlin. Nur 2 Euro. Brötchen inklusive. Bockwürste. Ah, Maran, wieder munter. Sicher. War ein schöner Abend. Sag mal, Ede, ich hab da ein Problem. Das kann ich mir denken. Sascha, komm mal her. Es gibt Arbeit für dich. Ich brauchte nichts zu erklären. Ede las mir jeden Wunsch von den Füßen ab. Sascha, ein sportlicher Russe, Mitte 20, betrachtete grinsend meine Schuhe. 100 Euro gebe ich dir dafür. Einverstanden. 2 Handgriffe und ich war befreit. Na, dann pass mal gut auf dich auf, sonst geht's dir noch wie Wolf. Er deutete in Richtung eines Typen, der im Rollstuhl saß. Unterhalb der Knie waren beide Beine amputiert. Vietnam? Nein, Charlie vom Palace, dem Schnieke-Schulladen am Potsdamer Platz. Meine Güte. Charlie mit den sanften Händen? Ungläubig starrte ich die Beinstümpfe an, die aus den abgeschnittenen Hosen ragten. Ein Gefühl großen Mitleids überkam mich. Mitleids mit mir selbst. Wie lange kann ich noch auf zwei gesunden Beinen nach Hause torkeln? Eine fröhliche Melodie auf den Lippen. Nervös schaute ich mich um. Alles friedlich. Noch. Vor mir die Weite des Platzes. Hinter mir versank die gläserne Fassade des Forum Hotels in der orange-roten Abendsonne. Ein Reisebus mit Rentnern aus Frankreich hielt vor der Weltzeituhr. Glückliche alte Menschen saßen darin. Maria verkaufte Topflappen mit Totenkopfmotiv an Partygänger. Der bunte Schirm des Wurstexpress flatterte sanft im Wind. Und über allem schwebte die intergalaktische Kugel des Fernsehturms. Kommen Sie ran, kommen Sie ran. Die Zeit war stehen geblieben. Aber ich musste weiter. Ich hatte noch einen Auftrag zu erledigen. Junger Mann, nun kicken Sie nicht so. Kommen Sie ran, gucken Sie meine Topflappen an. So was Schönes finden Sie hier auf dem Janssen-Markt nicht. Maria und ich stürzten uns ins Gewühl der U-Bahn. Beobachten Sie Maria Bausch. Ich will über jeden Ihrer Schritte Bescheid wissen. So lauteten meine Instruktionen. Ob ich sie aus der Ferne überwachte oder in der Nähe ihres häuslichen Weinvorrates, brauchte Adler nicht zu interessieren. Es versprach noch ein schöner Abend zu werden. Und nebenbei erfuhr ich vielleicht mehr, als Adler lieb war. Wir fuhren beide zu Marias Wohnung. Sie schien immer noch über den Tod von Walter Jankowitz nachzusinnen, während mich die Geräusche des Aufzuges voll und ganz in Anspruch nahmen. Wir fielen in die Tiefe. 2, 3 Sekunden. Eine Ewigkeit. Bis eine Sicherung die Kabine zum Stehen brachte. Ich lebe. Aber wie lange noch? Jeden Augenblick konnten wir weiter in die Tiefe stürzen. Ich wagte kaum zu atmen. Wir müssen hier raus! Was hast du denn in dem Koffer da drinne? Mickey Maus Hefte, Feinstrumpfhosen, Kaugummi, Flaschenöffner, Ratgeber. Und eine echte AK-47. Gib mal die Knarre her. Ich will ja nicht wissen, wozu du die bei dir hast. Jetzt können wir sie auf alle Fälle gut hier brauchen. Sie schob die obere Luke auf. Dann packte sie ihre Topflappen und stellte sich entschlossen über meinen Körper, der gelähmt und unbeweglich am Boden lag. Ich von der Bikow gelernt. Ne Kalaschnikow, ich war bei der Pioniere. Auf geht's. Wir klettern im Schacht nach oben. Das ist unsere einzige Möglichkeit. Bis hier Hilfe kommt, vergehen Jahre. Das sind ja nur 15 Stockwerke. Bevor ich sterben konnte, packte sie mich über ihre Schulter, stieg durch die Luke und kletterte wie ein Bergsteiger den Schacht hinauf. Oben setzte sie mich sicher ab. Ich hatte immer noch die Augen geschlossen, in der Hoffnung, sie zu öffnen und in die freundlichen Augen eines Barkeepers zu blicken. Aufwachen! Wir sind angekommen! Na komm schon, wir werden uns beide jetzt stärken! Das Klettern hat mich doch etwas ermüdet. Ich habe keine richtige Kondition mehr. Früher hätte man mal sehen sollen. Meisterschaften in Brüssel, die Jolt-Medaille für die Sowjets im Fünfkampf geholt. Alles lange her. Und eine ganz andere Geschichte. Eine Katze von stattlicher Größe strich mir um die Beine. Na, Hollywood, ich habe uns jemanden mitgebracht. Jetzt gibt's was zu futtern. Die alte Fünfkämpferin hatte mir das Leben gerettet. Benommen saß ich am Wohnzimmertisch, die Katze auf meinen Beinen. Sie wog 15 Kilo und schnurrte wie eine Tupolev. Buenos Aires, Paris, London, Peking. Maria zeigte mir im Laufe des Abends ihre Weinvorräte und die Postkarten des Professors. Und das blühende Barock. Die Postkarte zeigte ein wunderbares Schlösschen in einem Meer von Blumen. Eine Idylle. Das war seine letzte Karte. Vor einem Jahr hörte er dann plötzlich auf, ihr zu schreiben. Da musste ihm irgendetwas zugestoßen sein. Ich wollte ja auch immer weg. Alt Geld wollte ich mir sparen zum nach Hollywood reisen. Da wollte ich schon immer hin. Und jetzt bin ich hier im Haus fast alleine. Nur noch zwei Familien leben hier. Alle zieht aus oder verreist. Weil die Verwaltung die Wohnung so verrotten lässt. Nichts wird hier mehr repariert. Ach, was macht mir ohne nichts aus? Die Miete ist sehr niedrig und ich kann ja nicht gut mit Hammer und Nagel umgehen. Und nicht nur mit Hammer und Nagel. Sie trank schnell, sehr schnell. Ich fühlte mich bei Maria geborgen wie in Abrahams Schoß. Ich werde sie heiraten und meinen Job als Detektiv aufgeben. Zumindest lasse ich mich von ihr adoptieren. Jetzt ziehst du erst mal nach Hause und schläfst deinen Rausch aus. Und morgen kommst du zum Kaffee. Gute Nacht. Sie tätschelte mir liebevoll die Wange und ich wankte aus dem Haus. Gegen Morgengrauen stürmte Hitler meine Wohnung. Hitlers Hund und Hitlers Mutter waren auch wieder dabei. Mutter, ich muss in den Kampf ziehen. Gar nichts musst. Zieh sofort deine Schuhe aus, du blöder Bub, du. Aber ich hab doch das mit dem totalen Krieg schon versprochen. Sehr, sehr hübsche Vorstellung. Außer der Familie Hitler und mir war noch jemand anwesend. Mit einem Schlag war ich nüchtern. Eine unbewegliche schwarze Silhouette zeichnete sich gegen die Morgensonne ab, die durch die Scheiben des Fensters fiel. Sie kollaborieren also mit dem Feind? Der Kontakt zu den observierenden Personen ist den Mitarbeitern der DSS streng untersagt, Erdhörnchen. Adler, jetzt gibt es nur die Flucht nach vorne. Ich konnte so noch viel besser recherchieren. Maria Bausch kannte den Professor. Mhm. Der Alte wohnte früher in meinem Apartment. Das wissen wir längst. Und als er sein Apartment besetzt fand, hat er sich in der Wohnung nebenan versteckt, vor uns. Leider ist er dann den Weg alles Irdischen gegangen, bevor wir ihn zu fassen bekamen. Aber sie hat das nicht zu interessieren. Ihr Auftrag war nur die Observation der Person. Ich habe hier übrigens was gefunden. Montag. Die Gruppensex-Wahrscheinlichkeit ist hier gleich null. Mittwoch. Immer noch ist die Gruppensex-Wahrscheinlichkeit gleich null. Donnerstag. Mal wieder ist die Gruppensex-Wahrscheinlichkeit gleich null. Na, was sagen Sie dazu? Ich wollte den Bericht noch überarbeiten. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Ach übrigens, Sie waren doch der Erste, der den toten Professor fand. Er hatte nicht zufällig ein Manuskript bei sich? Nein. Nein, ganz und gar nicht. Und wenn, dann hätte ich es bestimmt nicht gelesen. Schließlich geht es mich ja nichts an. Sie hätten es bestimmt nicht gelesen. Sehr schön. Dafür würden Sie auch kaum noch eine Gelegenheit haben. Zu viel Recherche ist ungesund. Ich hatte Sie gewarnt. Ich nehme Sie aus dem Programm. Die Waffe in seiner Hand war schneller als meine Kalaschnikow. Weg mit der Knarre! Die brauche ich doch nur als Gehhilfe. Da, wo du hingehst, brauchst du keine Gehhilfe mehr. Er kam näher. Beschwörend starrte ich die Tapete an, in der Hoffnung auf ein Wunder. Die zehnarmige Sputniklampe war schon längst überfällig. Ich stürzte auf den Gang vorbei an den zwielichtigen Typen Richtung Treppenhaus. Stürzte die Treppen hinunter. Die Typen immer hinter mir her, zwischen den Hochhäusern hindurch, die mich wie gigantische Badezimmer bedrohlich umzingelten. Jeden Augenblick konnte mein Blut auf ihre Kacheln spritzen. Ich kam heil bis zur nächsten S-Bahn und fuhr Richtung Mitte. Drei unliebsame Personen fuhren mit. Zwischen mir und den Mördern war nur die Wand des nächsten Abteils. Am Pariser Platz mischte ich mich dann unter eine große Menschenmenge, die anscheinend eine Party feierte. Die Mörder klebten immer noch an meinen Fersen. Hallo, ihr geilen Berliner! Wollt ihr mit uns feiern? Dann streckt die Arme nach oben! Ihr seid doch die Geilsten! Die größte Invaliden-Party-Meile der Welt. Ich wühlte mich durch die Masse. Ihr seid so geile! Die Straße des 17. Juni hatte sich in eine gigantische Party- und Parkzone verwandelt. Ein Reisebus am anderen. Ich hüpfte in den nächsten. Der abfahrbereit die Türen zwischen mir und meinen Verfolgern schloss. Tränen der Bewunderung über mich selbst traten in meine Augen. Ich habe es geschafft. bin in Sicherheit. Warum Adler so schnell hier war und mir nachgrinste, interessierte mich jetzt nicht. Denn die Reiseleiterin kam spärlich kostümiert auf mich zu. Ich begrüße Sie zur Reise nach Triberg im Schwarzwald, über Ludwigsburg und einem Abstecher nach Freiburg. Als Reisegeschenk bekommen Sie diesen wunderschönen Schwarzwälder Bollenhut. Ein Bus mit glücklichen Rentnern. Und wir fahren ins blühende Barock. Welch wunderbarer Zufall. Aus meinem Überlebenskoffer nahm ich meine Mundharmonika und beglückte meine Mitreisenden. Der Bernd Klüver in mir sang butterweich. Die Menschen um mich lächelten mir friedlich zu und saßen festgeschnallt auf ihren Plätzen. Übermütig stieß ich meiner Nachbarin, die schätzungsweise Mitte 80 war, in die Seite. Ich möchte meinen Bollenhut gegen Ihre Tupperware eintauschen. Ich habe keine Tupperware. Ich bin der Neue. Wie lange sind Sie denn schon unterwegs? Seit dem Krieg. Die Alte schien ein wenig verwirrt. Was kümmerte es mich? Kam doch die Reiseleiterin erneut spärlich kostümiert auf mich zu. Ich bin Ihre persönliche Reisebegleiterin. Hier haben Sie unser Programm. Oh, danke. Ich bezahle dann später. Ihre Rechnung ist schon beglichen worden, Herr Marland. Entspannen Sie sich und genießen Sie die Fahrt. In Ludwigsburg machen wir zum ersten Mal Halt. Was soll das heißen, Ihre Rechnung ist schon beglichen worden? Woher weiß sie meinen Namen? Warum hat Adler gegrinst, als der Bus abfuhr? Panisch wollte ich meinen Gurt lösen, aber er saß bombenfest. In meiner rechten Tasche knisterte etwas. Das Manuskript des toten Professors. Ich begann zu lesen. Ich habe herausgefunden, dass die meisten von uns schon über 10 Jahre unterwegs sind. Beruhigungsmittel haben ihr Gehirn umnebelt. In Ludwigsburg werden wir in Busse mit pakistanischem Kennzeichen umgeladen. Ich muss fliehen. Inzwischen bin ich sicher, dass das Programm Rentnerzirkulation von der Regierung gefördert wird. Adler ist nur ein Mittelsmann, der den Kontakt zwischen den Rentnern, den Reisefirmen und den Maklern herstellt. Sobald ein Hausobjekt interessant ist, werden Besitzer und Mieter auf eine Reise geschickt, von der sie niemals zurückkehren. Auch mich hat ein billiges Reiseangebot aus der Wohnung gelockt. Inzwischen ist mein Apartment vermietet, wahrscheinlich an einen DSS-Detektiv. Halte mich in der Wohnung nebenan verborgen. Das Haus ist menschenleer. Nichts wird repariert. Es ist Spekulationsmasse, die bei nächster Gelegenheit von der Stadt privatisiert wird. Das Programm Rentnerzirkulation läuft seit über 10 Jahren und sorgt auch im Westen dafür, dass teure Privatvillen sofort verkauft werden, wenn ihre Besitzer eine scheinbar harmlose Reise antreten. Die Rentnerzirkulation hat auch andere Länder ergriffen. Ein ewiges Zirkulieren um den Globus, von einem Bus in den nächsten und immer sofort. Ich werde seit Tagen verfolgt. Man will mich wieder fortschaffen. Nach Ludwigsburg. Novosibirsk. Wir hatten Winter. Jahr und Tag hatte ich aus den Augen verloren. Die Hälfte von uns gab es aus biologischen Gründen nicht mehr. Die Reiseleiterin hatte leider schon mehrmals gewechselt. Eine trinkfeste Armenierin versorgte mich im Moment mit dem Nötigsten und drückte ein Auge zu, wenn ich meine Postkarten einem Touristen heimlich zusteckte. Auch heute ging wieder eine auf den Weg nach Berlin. An Maria Bausch gerichtet. Prägnant brachte ich meine Situation auf den Punkt. Hilfe! Geschichten aus der großdeutschen Metropole. Hörspiel von Ingrid Marschang. Es sprachen Johnny, Stefan Kaminski, Walter, Horst Mendroch, Adler, Udo Schenk, Ede, Wolf-Dietrich Sprenger, Frau Ebnitz, Marion Martinsen, Maria, Franziska Trögner und viele andere. Technische Realisation: Sabine Kaufmann und Katja Zeitler. Regieassistenz: Stefanie Porat-Walsch. Regie: Andrea Ghetto. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2011. Das war der heutige Mitternachtskrimi im Deutschlandfunk. Und am nächsten Samstag? Da geht es um einen heimlichen wie unheimlichen Mitbewohner. Der Eindringling ist weder zu sehen noch zu hören, hinterlässt aber immer bedrohlichere Spuren seiner Existenz. Der Horla von Guy de Maupassant. Am 3. September um 0:05 Uhr.